Gleich einem Feenkind ist sie gehüllt in weißer Spitzen kostbar leichter Flocken. Von Diamanten strahlen Arm und Locken, ihr Wesen ist von banger Scheu erfüllt. Sie schaut so ängstlich, zerrt an ihrem Kleid, und singt das Herz dir krank im jungen Leibe. Ein Dämon, wähnst du, singt aus diesem Weibe, ein Dämon oder wahres Seelenleid. Wenn sie die großen dunklen Augen schließt, von ihren Lippen matt die Töne beben, allmählig schwellend ihrer Brust entschweben, wenn sie das grelle Lampenlicht vergisst, wenn sie aufjubelt wie die Nachtigall, wenn Harfenklänge wehen durch ihr Singen, wenn Schmerz durchglüht, sich aus der Seele ringen die scharfen Laute einer wilden Qual, und wenn sie dann, wie aus dem Traum erwacht, erstaunt und langsam aufschlägt ihre Augen, die Blicke sich an eine Stelle saugen, wenn sie aufatmet, wenn sie kindlich lacht, wenn ihre Hände, zagend und verwirrt, von einem Kranze zu dem andern langen, und wenn sie endlich zitternd und befangen mit einer Rose schlicht ihr Mieder ziert, wenn sie sich neigt gleich einem heiligen Bild, gesenkten Hauptes, mit demütigem Lauschen, die Beifallsfluten lässt vorüberrauschen, dann kannst du glauben, dass sie gut gespielt.